Deutschlandfunk Kultur Interview. So ein 100-jähriger Geburtstag ist immer was Besonderes. Umso mehr, wenn man sich quasi selbst gratulieren darf zum 100. Jubiläum. Denn am 22. Dezember 1920, also heute vor 100 Jahren, wurde das Radio geboren. Die allererste Rundfunkübertragung begann mit den Worten Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen. Und dann gab es ein kleines Weihnachtskonzert. Gespielt wurde Stille Nacht. Wie es dazu kam und wie das Abenteuer Radio weiterging, das soll mir nun der Medienwissenschaftler Professor Golo Völmer verraten von der Universität Halle-Wittenberg. Herr Völmer, guten Morgen. Guten Morgen. Senden ist das eine, aber wer konnte denn vor 100 Jahren die allererste Radiosendung überhaupt empfangen? Ja, da gab es im Grunde nur eine kleine Zahl von Hobbyfunkern. Das heißt, das Funken war damals noch ein One-to-One, also Tätigkeit, das One-to-Many, die Idee, da gibt es einen Sender und der erstellt ein Programm und verbreitet das, das gab es in der Form nicht. Und wieso man heute sagt, dass dieser heutige Tag vor 100 Jahren das Geburtsjahr oder der Geburtsmoment des Radios ist, war oder ist, weil das eben, die haben damals quasi ein One-to-Many gemacht. Die haben also nicht in ihr Mikrofon gesprochen und gesagt, hallo, wer ist denn da gegenüber, melde dich mal, sondern die haben einfach rausgesendet und hatten das auch angekündigt, sodass verschiedene Hobbyfunker da an ihren Geräten saßen. Rundum gesendet, darum also Rundfunk. Wie kam man denn überhaupt auf diese komische Idee, Stimmen und Musik über hunderte von Kilometern in die Küchen und Wohnzimmer fremder Menschen zu übertragen? Ja, wie gesagt, das Radio war anfänglich eigentlich, wurde es von Funkern, die das quasi ständig auch weiterentwickelt, technisch verwendet. Und dann der primäre Nutzer und der auch primäre Finanzier der ersten technischen Entwicklung war das Militär gewesen, wie bei vielen gerade Kommunikationstechnologien. Internet ist das Gleiche. Und von daher war das anfänglich nicht auf so eine Rundfunk-Idee angelegt. Aber es hatte 1920 gab es schon lange in verschiedenen Städten in Europa, in den USA, Wired Radio. Man hat das Telefon schon dafür verwendet. Über Telefon konnte man sich ein Abonnement besorgen und also über eine Telefonleitung von der Technik her. Und dem dann, da wurden dann Informationen, aber eben auch Musik oder literarische Rezitationen gesendet. Das heißt, eigentlich war die Idee in der Luft, nur für das Funken hat man es noch nicht verwendet. Ich erinnere mich gut an das erste iPhone. Da habe ich gedacht, das wird niemals ein Erfolg. So ein Handy, bei dem man die Tasten nicht fühlen kann. Wie soll ich denn da während der Autofahrt telefonieren? Gab es ähnliche Bedenken zum Radio? Ja, also dass es so ein Erfolg werden würde, das konnte man sich seinerzeit, glaube ich, nicht vorstellen. Es gibt so eine Anekdote von Hans Bredow, der das dann später 1923 begann ja in Deutschland, der offiziell der Rundfunk aus Berlin, aus dem Boxhaus, und der das geleitet, initiiert hat, war Hans Bredow. Und es gibt eine Anekdote, dass er im Krieg den militärischen Funkern zugeschaut hat und beobachtet hat, dass im Schützengraben, da hat sozusagen der eine Funker von hinten irgendwo aus den Stellungen, hat den Jungs im Schützengraben vorne Musik vorgespielt. Und das hat die Leute unheimlich zusammengezogen. Das hat Bredow beobachtet und verstanden, dass man da eben so was Gemeinschaftsbildendes und Bindendes und die Leute Beseelendes eben verbreiten kann. Und man sagt, dass er die Idee daher habe. Und wie kam es dann zum Durchbruch als Massenmedium? Ja, dann, wenn man das dann mal technisch installiert hat und dann die Leute verstehen, dass man da eine bestimmte Art von Unterhaltung und Information empfangen könnte, dann funktioniert das ja erstmal in der Regel nicht, ne? Dann hat man da ganz falsche Ansprachen. Am Anfang wurde quasi ins Radio, ins Mikrofon immer noch reingebrüllt. Da wurde deklamiert: Hallo, hier ist die Großfunkstelle Berlin. Das ist ja gar nicht das, wie wir heute Radio verstehen. Heute sprechen wir über das Radio, oder Sie zum Beispiel, sprechen ja ganz, ja, manchmal schon fast intim, ganz nah an, weil die Radiomacher heute verstehen, dass die einzelnen Menschen in ihrer Küche, in ihrem Privat Warum adressieren, das hat man damals nicht verstanden. Man dachte, man sei auf einer Massenveranstaltung. Genau das ist man ja nicht. Das heißt, in so einem neuen Medium muss man erstmal immer neue Formen entwickeln, verstehen, irgendwie spreche ich an, wie verbinde ich Inhalte und so. Das muss sich ja immer erst ganz langsam entwickeln und dann bildet es sich als was Eigenständiges heraus. In der Reihe ist so ein Medium immer erstmal, klingt es oder erscheint es wie meistens ein Vorgänger des eigenen oder dieses Mediums. Ne? Der Computer, den hat man lange als Schreibmaschine missverstanden. Ja. Und so weiter. Ich glaube ja fest daran, dass das Radio auch seinen 200. Geburtstag noch erleben wird. Da bin ich Berufsoptimist, weil es trotz aller neuen Medien noch immer einige Alleinstellungsmerkmale hat, ganz unabhängig vom Ausstrahlungsweg. Was glauben Sie denn? Das glaube ich schon auch. Das hat ja auch ein Formenrepertoire entwickelt, was sich heute in Netzaudio-Formaten wie Podcast auch sozusagen massiv hält. Also die Ästhetik, die Art der Montage, das ist ja meines Erachtens zu 95% im Radio entstanden und ist heute noch radiophon. Aber diese Online-Audio-Inhalte, die entwickeln eben auch zunehmend Eigenheiten, die sie über das Radio hinausheben. Und da muss das Radio aufpassen, dass es bestimmte Bedarfe, bestimmte Wünsche des Publikums oder der Nutzer versteht und sich da nicht abkoppelt und nicht sagt, das ist nichts für uns, das sollen die Podcaster machen, sondern dass es da eine Verbindung behält, weil sonst, ich glaube, die junge Generation hat erstmal keine natürliche Affinität zum Radio. Das ist für sie viel logischer, dass sie online Audio- und Videoinhalte rezipieren können, wo sie ganz selber entscheiden können, welcher Beitrag folgt auf welchen anderen, dass sie selber entscheiden können, wann das kommt. Also wenn ich Kindern vermitteln möchte, du musst heute Abend um 7, bei den Kleinen geht es vielleicht noch, da wird es ja von den Eltern gesteuert, aber den Jugendlichen, dann musst du das anschalten, da gucken die einen an wie ein Auto. Heute also feiern wir 100 Jahre Radio. Es gratulierte der Medienwissenschaftler Professor Golo Völmer von der Universität Halle-Wittenberg. Ihnen herzlichen Dank. Ja, wiederhören.